Du stehst da und du wartest, verbringst deine Zeit in Freiheit, weißt gar nicht, was das heißt. Schreibst du in einen Brief an mich, so vergeht die Zeit. Und ich nicht sag ich zu dir, sondern nimm mich fort von hier. Weißt du, was man sieht?